Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 368 ABC, der Sunder lief im Schnee. Ha! Wie komme ich denn zu dieser Aussage wieder? Sundar Pichai ist jetzt im Alphabet-Board. Ja? Ich will ja immer Pikachu sagen, aber nee, ich reiß mich zusammen. Ja. Der Vorstand bei Google, das ist die Bremse im Moment. Das werden wir gleich noch behandeln. Danach gibt's wieder ein paar News. War diesmal wieder nicht so viel Interessantes. Ja. Kann ja nicht schon wieder über ein Google Home reden. Ja. Hatten wir ja schon letzte Woche als Thema. Und in der Community war ganz Ebbe. Ja. Keine Ahnung. Das Wetter war doch gar nicht so gut. Ja. Jetzt muss ich mir eine andere Ausrede einfallen lassen. Ja. Und natürlich App der Woche. Diesmal zwei Apps der Woche. Ja. Zwei Apps der Woche. Da muss doch was dabei sein. Sind allerdings beides ziemliche Nischen. Sundar Pichai ist jetzt ins Alphabet-Board berufen worden, also in den Vorstand sozusagen des Gesamtkonzerns. Er ist ja CEO von Google und Google gehört ja zu Alphabet. Ja. Und ganz interessant, dass bisher der CEO von Google nicht im Alphabet-Board war. Das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich erst diese Woche mit dieser Newsmeldung quasi realisiert. Ja. Und da frage ich mich schon, warum das so lange gedauert hat, denn das ist ja schließlich oder ein Kerngeschäft von Alphabet, ja, Google immer noch das Zugpferd sozusagen. Ja. Wenn auch viele andere Projekte da natürlich jetzt bei Alphabet mit drin sind im Boot, ist das doch noch immer das Hauptgeschäft. Und da ist es schon komisch. Ja. Er kommt ja aus Indien, da ist die Zahl 13, soweit ich weiß, keine Unglückszahl. Ja. Denn er ist der 13. Das 13. Mitglied dieses Boards. Ja. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, war das der Grund, warum es bei Google so ein bisschen gedämmert hat, langsam mit den, ich fange mal anders an, weil ich glaube, das braucht, das richtig zu verstehen, braucht es ein bisschen Erklärung. Jede Firma, die so wie Google klein und agil im Markt anfängt, wird an einen Punkt kommen, wo sie schwer wird, wenn sie groß wird, wenn sie erfolgreich ist, ja. Und dann werden die sozusagen zu den IBMs, zu den Microsofts und auch Apple hatte das schon mal in seiner Geschichte. Ja. Was dann auch dazu führte damals, dass Steve Jobs, ja, rausgeschmissen wurde aus der Firma von dem damaligen CEO Scully, hieß der, glaube ich, ja, heutzutage. Erinnert man sich natürlich eher an Steve Jobs als an Scully, ne? Ironie der Geschichte. Und da ging's dann auch, da in dieser Zeit ging's dann auch sehr stark bergab mit Apple. Die waren also wirklich im freien Fall, ja? Und Microsoft hat die ja damals gerettet durch den großzügigen Aktienkauf, ja? Und dann, ja, der Rest ist natürlich Geschichte. Bei IBM war es zwar nicht ganz so dramatisch, aber auch die haben ihre absolute Marktführerschaft im Hardware-Bereich bei den Business-PCs damals verloren, weil sie nicht agil genug waren. Ja? Nämlich so agil, wie sie damals waren, als sie angefangen haben mit den Büromaschinen. Das war zwar schon ziemlich lange her, ja, da gab es noch keine Computer, aber da waren sie auch so ein schnelles, flexibles Unternehmen, die ruckzuck reagieren konnten. Genauso wie Microsoft. Microsoft hat seinen Anfang in einer, ja, fast unglaublichen Freiheit gefunden, ja, als man einfach so mit, ja, kurz mal irgendwo vorbeikommen, besuchen, Verträge abschließen und flexibel einfach sagen, ja, zack, machen wir, ja, und dann liefern die da was, ja. Microsoft Basic quasi aus dem Hut gezaubert, ja, und so weiter und so weiter. Und dann wurden die auch halt sehr, sehr groß und behäbig. Und dann kamen wieder andere, die sich das zunutze gemacht haben, die dann auch agiert haben. Und bei Apple war es auch so, als dann Steve Jobs zurückkam, da hat sich was bewegt, da wurde alles quasi zerschlagen und man hat wie von null angefangen wieder. Ja, und das hat man gemerkt. Und jetzt ist es auch wieder so langsam, aber sicher auch bei Apple, dass die sich wieder, weil sie eben so mächtig sind, ja, und der flexible Kopf quasi weg ist, ja, dass sie dann auch wieder langsam in so eine Art Lethargie verfallen, ja, und sich auf den Lorbeeren versuchen auszuruhen und denken, sie wären unantastbar. Ja. Irgendwann wird sich das rächen. Und Google hat da meiner Meinung nach genau das gleiche Problem. Ja. Denn Google war eine Firma, die extrem schnell und flexibel reagiert hat und so hat sie das Internet erobert. Ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass Google gelähmt ist. Ja. Das hört sich zwar jetzt dramatischer an, als es im Moment noch ist, aber man kann ganz klare Vorzeichen entdecken, seit eben Alphabet die Muttergesellschaft sozusagen geworden ist und Google ein Unternehmen in Alphabet. Denn bei Alphabet sitzen Leute, die interessiert Gewinne. Alphabet ist was bei Google den Investoren oft nicht geschmeckt hat, das ist Alphabet. Da werden mit Zahlen gerechnet und nicht mit Visionen. Da werden Visionen höchstens genutzt, um Zahlen zu erwarten. Ja? Und da bleibt dann meiner Meinung nach in einem gewissen Stadium dann auch einiges auf der Strecke. Und so, auch wenn Google vielleicht noch nicht so weit ist, man merkt, dass es eben langsamer vorangeht. Alles geht langsamer bei Google im Moment. Ich glaube, die Ingenieure, die sind auch schon am Verzweifeln. Die hatten früher die waren komplett frei. Die konnten Sachen raushauen und das haben die auch getan. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe da schon das Gefühl, dass es jetzt so ist, dass da jedes Projekt zweimal geprüft wird, ja, bevor dann irgendwas gemacht wird. Ja, und woran liegt das? Das könnte zum Beispiel an Bord liegen. Wenn ich da zum Beispiel sehe oder mal gucke, wer ist denn alles in diesem Alphabet-Board? Klar, natürlich Sergey Brin und Larry Page, die Gründer von Google. Klar, das sind die Guten, sag ich mal. Eric Schmidt, naja. Aber dann ist zum Beispiel auch ein Ford-CEO drin, Alan Mulally. Und da muss ich schon sagen, Entschuldigung, ein Ford, ja, der Autohersteller, Ford-CEO, also ehemaliger Ford-CEO, das sind meiner Meinung nach geradezu die Paradebeispiel einer Politik des Stillstands. Ja, einer Firmenpolitik des Stillstands. Ja, immer das Gleiche, die Marktanteile sichern, ja nichts machen, was die Anteile gefährden könnte, Investoren zufriedenstellen, bumm. Ja. Über viele andere weiß ich jetzt hier nicht so viel. Ja. Ehrlich gesagt, ist auch sinnlos, da jetzt weiter nachzuforschen und einige da jetzt vielleicht das ein oder andere zu unterstellen. Nur man merkt eben, dass Google jetzt einer Firma untersteht, deren einziges Ziel die Investoren sind. Ja, und vielleicht kann da ja Sundar Pichai im Vorstand, im Board, vielleicht wieder so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Denn ich glaube, dass auch der leidet darunter unter der mangelnden Experimentierfreudigkeit des Mutterkonzerns, weil bei Google sind sicherlich im Moment noch die ganzen Ingenieure, die so brennen mit ihren Ideen, die Welt zu verändern, ja, und die sich um vielleicht wirtschaftliche Gewinne nur, wenn überhaupt, zweitrangig Sorgen machen. Ja. Eigentlich sollte das ein Entwickler gar nicht machen. Die Vorstände bzw. die Vorgesetzten bei Google, die müssen das natürlich dann eher tun. Sundar Pichai muss natürlich auch entscheiden, welches Projekt wird vorangetrieben. Ja, aber er hat wieder Rechenschaft abzulegen bei Alphabet. Nun ist er in einer wesentlich besseren Position, weil er nun im Board quasi ist, direkt im Vorstand und kann dort auch zumindest mit seiner Stimme und mit seinem Auftreten da vielleicht dann das ein oder andere Projekt nach vorne bringen, das ohne ihn wieder gestoppt würde. Ich finde es äußerst interessant, wie gesagt, dass Sundar Pichai bis jetzt nicht im Board war. Ein Unding, wie ich finde. Das Google-CEO ist nicht im Board von Alphabet. Also das ist schon ziemlich komisch. Ja. Wie es jetzt weitergeht, ich würde jetzt, also auf die Schnelle würde ich da jetzt keine großen Sprünge erwarten. Sowas braucht natürlich auch Zeit. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass bei Google eben nicht mehr alles so schnell geht wie früher. Ob jetzt mit Sundar Pichai im Vorstand von Alphabet oder nicht, das spielt keine Rolle. Das muss alles erst wieder auf den Weg gebracht werden. Und das waren früher bei Google, war das eine E-Mail von dem einen zum anderen, von der einen zur anderen Abteilung, und dann ist was in die Wege geleitet worden, was vielleicht alles komplett verändert hat. Nicht nur bei Google, sondern auch das ganze Internet verändert hat. Das war eine E-Mail früher. Heutzutage sind es dann monatelange Entscheidungen, Diskussionen, Meetings mit der Tochtergesellschaft oder mit der Muttergesellschaft und. Und das macht sich dann irgendwann auch bei so einem Unternehmen, das eben von der Agilität lebt, macht es dann eben auch manchmal sich bemerkbar. Oder was das manchmal immer macht sich das bemerkbar. Beispiele gibt es ja genug in der Firmengeschichte. Ein paar habe ich ja schon erwähnt. Hoffen wir, dass Google nicht ein weiteres Beispiel wird in dieser Geschichte, sondern dass das ein Beispiel wird, wie man eine Firma rumreißen kann, bevor sie zu einem langsamen, behäbigen Dinosaurier ist, der eigentlich nur noch aufs Dinosaurier wird, der eigentlich nur noch aufs Aussterben wartet. Ja? Wie so viele andere Firmen. Und ja, ich guck da auch so ein paar Unternehmen an, so ein paar Kfz-Mogule, Firmen, Konzerne, ja, die ja, mehr als einmal jetzt bewiesen haben, welche Dinosaurier sie sind, und naja. Tja, so ist es. Dieses Thema wird uns vielleicht nochmal beschäftigen in der Zukunft, aber bis jetzt, oder für heute will ich es erstmal bewenden lassen, ja, denn mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Man muss jetzt eben beobachten, ob dieser Wechsel da was bringt in der Geschwindigkeit, in der Google wieder seine Änderungen durchsetzt und dann eben die eigenen Kerngeschäfte immer wieder neu erfindet und umkrempelt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Immerhin, vielleicht, um jetzt zu den News zu kommen, vielleicht hat es Google in einem Bereich geschafft, besser zu werden. Ein Bereich, das viele als, uninteressant ansehen, aber für, ich würde mal sagen, für die Mehrheit der Nutzer, wenn ich mir so das Nutzungsverhalten angucke, vor allem für die Nutzer der Zukunft, ja, ein großes Problem oder ein großes Thema ist und aber auch bei Google Android dann ein großes Problem wird, das fasse ich auch gerne immer wieder mal zusammen, Google Emojis. Ja, das Emoji-Problem, das uns ja jetzt wieder bevorsteht bei Android O. Nicht nur, dass meine Lieblingsblob Emojis gestrichen wurden, ich hoffe, das wird noch revidiert. Nein, es gibt Probleme bei den verschiedenen Android-Versionen, so wie ich das ja schon immer gesagt habe. Massiv. Also bereits bestehend. Bereits in vierter Generation gibt es diese Probleme. Bei Android 4.4, als da das Emoji-System integriert wurde, da fing es dann an, richtig massiv zu nerven. Denn wenn man jetzt zum Beispiel jemand mit einer anderen Android-Version etwas schreibt, sieht der andere Emojis, die sehen anders aus, ja, und manche sind auch überhaupt gar nicht vorhanden. Das sind sogar viele. Also ich schreibe täglich mit jemand, der noch ein älteres Android-System hat. Ich glaube, Android 5 ist das. Und schon bei Android 6 war das Problem, dass viele Emojis bei ihm gar nicht existiert haben. Ja, und das wurde dann immer noch verschlimmert. Bei 7 ging es dann eben erst richtig los. Viele Emojis, die auch dann nachgerüstet wurden, wurden eben nicht nachgerüstet oder konnten nicht nachgerüstet werden für die alten Systeme. Und so haben die dann zum Beispiel keine Eule, ja, oder was weiß ich, keine von den anderen 500 Variationen desselben Emojis, mit Bart, ohne Bart, 50 verschiedene Farben und es darf ja auch, ne, die Gender-Unterscheidung geben. Übrigens, lustige Sache, ja. Diese Political Correctness bringt mehr die Geschlechter wieder auseinander. Also quasi, es gibt eine Geschlechtertrennung, die es vorher gar nicht gab. Vorher hatten wir die Android-Emoji-Blobs, ja. Die waren geschlechtsneutral, die waren gelb, ja, fertig. Wie die Smileys, wie der Pac-Man sozusagen, das war's, ja, und jetzt haben wir eine wunderhübsche Unterscheidung, ja, jetzt wird alles schön getrennt wieder, ne? Nach Rassen wird getrennt, ja, tatsächlich, ja, es gibt jetzt hellhäutige, gelbhäutige, dunkelhäutige, was weiß ich noch alles, ne, wird jetzt alles wieder schön getrennt nach Rassen, nach Geschlecht, ne, irgendwie ist das ein totaler Rückschritt für meine Begriffe, ich musste mir vorher da keine Gedanken drüber machen, haben wir auch nie Gedanken drüber gemacht, es war halt ein Smiley, jetzt ist es ein Chaos, aber gut, das nur am Rande dazu, das Problem ist jetzt eben ein anderes, dass eben viele Smileys existieren, die eben bei den alten Geräten nicht dargestellt werden, dann werden diese sogenannten Tofu-Boxes angezeigt, ja. Man hat da mit verschiedenen Möglichkeiten versucht, es in den Griff zu bekommen, beispielsweise mit den, mit dieser Schriftart Tofu, Noto, genau, Noto heißt die, No Tofu, ja. Und, aber das war natürlich mehr oder minder das Problem für Computer, ja. Bei Android konnte man da eben diese Emoji-Probleme so nicht lösen. Jetzt wird eine Bibliothek veröffentlicht, eine neue Library, die es Entwicklern ermöglicht, eine Backward Compatibility zu machen. Ja, und das bedeutet, man hat Apps, in denen man diese Library benutzen kann. Und wenn dann ein Emoji kommt, das quasi in dem alten System nicht vorhanden ist, bessert das die Library aus, besorgt sich quasi das Emoji, das passende, und stellt es dar. Somit können alte Apps, oder allgemein falsch ausgedrückt, Apps auf alten Android-Versionen doch die neuen Emojis anzeigen. Das ist ein Riesenvorteil. Ein Nachteil ist, dass das wieder nicht auf Systemebene integriert wurde. Aber das ist auch klar, wieso. Das würde nämlich nichts nützen. Für die meisten Android-Geräte mit den älteren Systemen gibt es überhaupt gar keine Updates mehr. Also was sollte man machen? Ja. Man kann diese Geräte nicht updaten. Die Hersteller wie Samsung, HTC, LG, Huawei und alle möglichen, die schicken kein Update mehr raus für ein Gerät mit Android 4.4. Auch nicht mit 5.0 oder mit 6.0 wird es vielleicht auch schon kritisch, ja. die Geräte werden nicht mehr gewartet. Also wie kann man die Library in diese Geräte reinbringen? Da bleibt leider nur die quasi das App-Layer dazu. Das bedeutet allerdings, die Entwickler müssen diese Library in ihre Apps einbinden. Ja? Und dann funktionieren die Apps auch auf älteren Systemen mit den neuen Emojis. Kompliziert ist es nicht. Das Problem ist nur, die Entwickler müssen das machen. Und gerade bei den Entwicklern ist das Verständnis für Emojis meistens recht mau, weil die meinen vielleicht, es ist uncool, es ist zu Mainstream, diese Emojis, ja, bäh. Ne? Text-Emojis sind cool. Früher waren die Text-Emojis nicht cool, da waren gar keine Emojis cool. Ja. Und seit es eben diesen Andrang gibt mit den Graphical-Emojis, ja, dann sind eben jetzt die Text-Emojis. Man will ja immer was anderes sein, man will ja immer besonders sein. Als Entwickler, dann darf man natürlich nicht das tun, was das Konsumvieh tut, in Anführungszeichen. Ne? Und deswegen wehrt man sich da dagegen, so gut wie es geht. Geht halt nicht immer. Aber da macht mir zum Beispiel Angst und Bange. Leider ist es wirklich Tatsache. Ich habe schon mit vielen Entwicklern über solche Themen gesprochen, Messenger-Entwicklern. Und da kam das immer wieder drauf. Die haben kein Interesse an Emojis, interessiert die nicht. Ja. Und wenn ihr mich fragt, war das auch eines der Punkte, was den Niedergang von Jabber, also OTR, auf Android eingeläutet hat. Ja, nämlich diese ignorante Haltung gegenüber das, was eben die Mehrheit der Menschen oder Handybenutzer zumindest mal verlangen. Ja, jedenfalls verlangen das viele, so viele, dass es eben auch ein ausschlaggebendes Argument ist. Ja, und das war schon vor Jahren so, dass mir jemand gesagt hat, du, ich wechsle nicht auf das Handy, weil die Emojis sehen furchtbar aus. Ja, das ist tatsächlich, das ist für manchen Grund, ein Handy zu nehmen oder nicht zu nehmen. Absurd, ich weiß, aber was soll man denn sagen? Soll man den Leuten sagen, du bist blöd? Ja, wenn das nun mal wichtig ist für die Leute. Ja, für mich ist zum Beispiel wichtig, dass Pokémon Go gut läuft auf dem Handy. Wenn ich ein Handy habe, wo Pokémon Go nicht drauf läuft, dann war's das. Das würde ich nicht kaufen. Ja, das ist für andere wieder absurd. Aber wie auch immer, egal. Ja, Tatsache eben, Google bietet jetzt diese Library an, und das finde ich sehr, sehr schön. Hoffen wir, dass es die Entwickler auch implementieren in ihre Apps, so dass eben auch Leute mit älteren Systemen das genießen können. Ja. Pixel 2 könnte mit einem Snapdragon 836 ausgeliefert werden. Ei, ei, ei. Wieder einen speziellen Prozessor für das neue Pixel? Wer weiß, ja. Man darf erwarten, dass es so ähnlich ist, ja, wie mit diesem mit dem Vorgängermodell, ja, diese eine Versionsnummer mehr. Also, das heißt, Google Pixel hat ja 821er Snapdragon drin, während die meisten 820er Snapdragon haben. Und hier hat man auch wieder den 835er Snapdragon. Ja, und das Google Pixel soll wohl, also das ist eigentlich schon recht verlässlich, die Quelle, sollte eigentlich damit ein 836er haben. Also genau wieder dasselbe, ungefähr 10% schneller bei niedrigerem Energieverbrauch. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ist allerdings nicht so dramatisch, wie sich das jetzt erstmal anhört. Weil ich sag's immer wieder, Rechenleistung ist zweitrangig beim Android-Gerät, solange sie auf diesem Niveau bleibt. Also, ob jemand einen Snapdragon 836 hat, 835 spielt überhaupt keine Rolle. Es wird auch keine Rolle spielen für die nächsten 2-3 Jahre, ob man einen Snapdragon 821 hat oder einen 835. Ja. Denn die Rechenleistung ist nicht das Problem. Die Smartphones sind schnell genug, ja, für alle möglichen Anwendungen, sogar für massive Spiele. Der Speicher ist immer das Problem, die Speichergeschwindigkeit, die Speichergröße. Ich sag's immer wieder, ja, die Pages, die geswitcht werden müssen, das haut die Performance weg. Dann nützt der schnellste Prozessor nichts. Wenn Daten rumgeschaufelt werden müssen zwischen dem Storage und dem Hauptspeicher, dann wird die App langsam, dass einem die Tränen kommen. Ja, egal welcher Prozessor eingebaut ist. Ja, zumindest mal bei den moderneren Prozessoren. Ja, also muss man halt immer in Relation sehen. Es ist ungefähr so der Vergleich, wie wenn man ein Auto mit 230 PS hat oder mit 250 PS. Das macht ein Kohl nicht fett, wenn ihr Schmalspurreifen drauf habt. Ja, dann fliegt er in der Kurve raus, fertig. Ende Gelände. So ist das nun mal. Gut, Snapdragon 836 könnte also der Prozessor sein, der im Pixel 2 zum Einsatz kommt. Ich hätte mich mehr noch für andere Sachen interessiert. Es gibt allerdings, die Woche im Internet ein Video aufgetaucht. Das sieht interessant aus, denn da sieht man mal das neue Pixel 2, wie es denn aussieht. So sagen die zumindest, so sieht es aus. Ja, auf jeden Fall vom Rand her was Besonderes. Dein OnePlus Launcher ist jetzt im Play Store erhältlich. Ihr habt richtig gehört. OnePlus hat etwas spitz bekommen, denn man kann seine Systemsoftware auch in den Play Store von Google packen und dann kann man den richtig schnell und gut und unproblematisch mit Updates versehen, ohne dass da dann ein Firmware-Update für jeden Furz, Entschuldigung, gemacht werden muss von OnePlus. Deswegen eine gute Entscheidung. Google hat es mit seinen Produkten auch schon gemacht, indem sie viele Sachen in den Play Store verlagert hat. Zum Beispiel die Phone-App. Ja, tatsächlich, die Phone-App ist verlagert worden. Ja, oder andere Geschichten, die eben jetzt normalerweise Bestandteil des Systems sind, aber eben per Update über den Play Store kommen, als App quasi heruntergeladen werden. Und das hat jetzt OnePlus auch mit dem OnePlus Launcher gemacht. Ja. Und das Interessante ist, ihr könnt euch den Launcher auch herunterladen, selbst wenn ihr kein OnePlus habt. Ja, bei vielen Handys funktioniert das. Und wenn euch die Bedienung von dem OnePlus so gefällt, dann könnt ihr das zumindest mal jetzt installieren und dann eben diesen Launcher benutzen. Der ist gar nicht so schlecht, der ist minimalistisch, hat die wichtigsten Funktionen von Stock Android übrigens auch integriert, ist nicht überladen. Also es ist eigentlich, wenn man so will, fast schon, könnte man sagen, ein interessanter Stock Android Launcher. Ja, genau. Natürlich mit ein paar Änderungen, ein paar Verbesserungen, in Anführungszeichen, ja. Aber definitiv etwas, was man durchaus nehmen kann, um so Sachen wie TouchWiz oder Sense aus dem Blickpunkt zu bekommen. Wobei, ich glaube, bei Sense hat sich einiges getan. Das ist eigentlich auch schon quasi Stock Android. Ja. Genau, also OnePlus Launcher ist im Play Store erhältlich. Zumindest hier fürs Google Pixel kann ich sehen, könnte ich es also installieren. Ja, aber das mache ich natürlich nicht. Bin froh, dass ich den Stock Android Launcher habe, den echten Stock Android Launcher. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Samsung-Gerät, dann wäre ich über diesen OnePlus Launcher doch ganz froh. Ja? Und würde mir ihn auf jeden Fall mal angucken, ja? Was der dann so zu bieten hat, im Gegensatz zu den anderen Launcher-Alternativen, die angeboten werden, die halt eben oft das Problem haben, dass sie zu überfrachtet sind. Ja, mit Funktionen, die man gar nicht möchte. Und eigentlich kann es nicht genug Auswahl geben bei Launcher. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, Nokias neues Top-Android-Handy wird am 16. August vorgestellt. Das soll das neue Flaggschiff werden. Jawohl. Haha. Schön hört sich das an. Ne? Das Gerät selbst macht optisch, boah, kann man schon sagen, durchaus was her. Erinnert mich so ein bisschen an Samsung. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Vorderseite her, die Rückseite hingegen hier gar nicht. Zeiss-Objektiv eingebaut. Mal sehen, was da Nokia da rausholen kann damit. Ich glaube, ich habe die technischen Daten schon mal erwähnt. Ja, die 5,3 Zoll oder das 5,3 Zoll Display zusammen mit den mit der dualen 13 Megapixel Kamera, eben mit diesem Zeiss Objektiv, Snapdragon 835 Prozessor, 4 GB bzw. 6 GB Speicher und 64 GB Storage, ja. Das verspricht schon mal, vor allem die 6 GB Version verspricht schon mal durchaus ein performantes Gerät. Werden wir also mal sehen, was da dann dabei noch rauskommt. Das Nokia 8 wird es sich nennen oder nennt es sich, kommt in Blau, Silber und Gold. $600 soll es kosten. Genaueres weiß man eben erst am 16. August, wenn dann das Gerät endgültig veröffentlicht wird und offiziell angekündigt wird. In London soll das passieren, ja. Xiaomi hat ja viele Telefone für gute Preise, muss man sagen. Ja. Und auch wenn Xiaomi gesagt hat, nein, sie ziehen sich von den internationalen Märkten größtenteils zurück und wollen sich auf ihre Kernländer konzentrieren, Indien, China und so weiter. Ja. Finde ich ganz, ganz schade. Aber ich werde nicht müde, trotzdem immer wieder auf diese Xiaomi-Telefone hinzuweisen, denn die bieten wirklich viel für ihr Geld und oftmals kann man die auch importieren. Man muss auf das LTE-Band natürlich aufpassen, aber zumindest da hat Xiaomi doch schon ein bisschen was gelernt und man kann durchaus einige Modelle finden, die eben diese Bänder auch haben, die man bei uns für LTE braucht. Und somit hat man dann eben zum Beispiel ein Dualkameragerät zu einem absolut unschlagbaren Preis, denn bisher sind die Dualkameras eigentlich nur teureren Geräten vorenthalten. Ja. Das Xiaomi Mi 5X ja, hat also jetzt auch einen zweifach Zoom, ohne dass dabei also digital Bildqualität verloren geht, eben weil man zwei verschiedene Linsen hat, eine Standard 12 Megapixel Linse oder ein Sensor und ein 12 Megapixel Telefoto Linse, also etwas, wo man dann eben ein bisschen mehr ranzoomen kann. Das ist eine gute Sache, meiner Meinung nach. Und für den Preis von $220 ist das absolute Spitzenklasse. Ja. Das 5,5 Zoll Gerät bietet unter anderem dann ein Full HD Display mit einem Snapdragon 625 Chipsatz, der auch, wie gesagt, mehr als ausreichend ist. 4 GB RAM, 64 GB Storage, ist ja also so im Mittelfeld. Eben diese Dual 12 Megapixel Kameras, eine 5 Megapixel Front Facing Kamera und 3080 mAh Akku. Alles in allem finde ich eine runde Leistung. Für das Geld von $220 allerdings ist das super. Also wenn man das im Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, ist es absolut toll. Das Gerät wird in China am 1. August rauskommen. Ja, wie bei Xiaomi eben gewohnt jetzt keine Aussage darüber, ob das international verfügbar ist. Aber man kann sich die Geräte, ob jetzt offiziell verfügbar oder nicht, über den Xiaomi Store bestellen. Das lief bisher bei den Nutzern unkompliziert ab. Klar, wenn ihr natürlich über einen Importhändler geht, werden die Preise vielleicht da ein bisschen aus der Relation gesetzt. Also für $220 bekommt ihr das, könnt ihr das da nicht mehr. Ja. Das habe ich auch schon bei anderen Geräten gemerkt. Das ist schon ziemlich fresh. Ja. Das beim My Band war das zum Beispiel so. Da sind die My Bands, die für $23-24 angeboten wurden, sind bei uns für 50-60 € verkauft worden. Da hilft dann wieder AliExpress. Vielleicht auch bei dem Xiaomi Mi 5X. Ja. Nur mit der Garantie müsst ihr dann halt natürlich ja schauen. So eine Reklamation über AliExpress ist halt nicht ganz so einfach. Tja, die eine andere App, die jetzt wieder mal im Streaming-TV aufwartet, ja, die habe ich einen Kurztest unterzogen, ganz schnell und kurz und knackig getestet. Ich habe die auch schon erwähnt, mal heute kurz in der Rios Wochensicht, nicht die App, sondern den Dienst. Und zwar ist das die The Zone App. Ja, also bis ich erstmal Kraft habe, dass diese Firma The Zone heißt oder dieser Dienst und nicht Dazn. Ja, weil das wird Dazn. Ich weiß nicht, wo die da die Zone herkriegen. Ne? Keine Ahnung. Ja, aber wie auch immer. The Zone heißt es. Und die haben mit ihrer App jetzt Chromecast-Unterstützung eingebaut. Frühere Versionen hatten keine Chromecast-Unterstützung. Damit war das Ganze natürlich vollkommen interessant. Ich gucke mir keine Sportveranstaltung an auf dem Smartphone-Display, ja, und auch nicht am Computer, sorry, sondern das will ich auf meinem riesigen, ja, 1,25 Meter TV-Bildschirm sehen, mindestens, ja. Das ist absolut notwendig, ja, sonst wird der Ball so, ja, so winzig klein, ja, das geht nicht. Ja, zum Start jetzt von der NFL, ja, im September startet ja die NFL und jetzt gibt's schon so Preseason-Games und so weiter, auch auf The Zone. Da war das natürlich eine schöne Alternative, ehrlich gesagt, hier im Fernsehen, im TV, ja, ich möchte den Sender jetzt gar nicht nennen, die haben letztes Jahr ja diese Rechte gehabt für das TV. Und Entschuldigung, es tut mir wirklich leid für die Kommentatoren, ja, ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, ja? Aber echt, wenn ich zum 20. Mal erklärt krieg, wie oder was dieser Spielzug jetzt bedeutet, dann mag das sein, ich kann es nicht nachvollziehen, mag zwar sein, dass dann eben Anfänger das gut finden, aber ich weiß nicht, das nervt richtig. Und das sind so dumme Sprüche, ja, dabei, das muss einfach nicht sein. Und zwar permanent. Ich habe ja nichts gegen Witz. Im Gegenteil, das finde ich super cool, das lockert die Stimmung auf. Aber wenn man nur Mist labert, ja, über eine Stunde und dann immer wieder die gleichen Erklärungen abgibt, das ist einfach, da macht Football keinen Spaß. Da macht American Football keinen Spaß. Ja. Ich will Insider-Infos haben und nicht die Spielzüge erklärt kriegen. Ja. Tut mir leid. Und deswegen bin ich froh, dass die Spiele auch über The Zone jetzt ausgestrahlt werden. Ob da die Kommentatoren besser sind, das wird sich erst noch zeigen. Ich habe ja gehofft und ich hoffe auch weiterhin, dass es die Möglichkeit gibt eines englischen Originalkommentars. Zum Beispiel der Kommentar von der NFL, ja, wird ja auch kommentiert. Ja, kann das dann mit dem NFL Game Pass zum Beispiel ganz gut sehen. Nur der Game Pass ist halt richtig teuer. Das haut einem ein richtiges Loch in den Geldbeutel. Ich glaube, $199 bzw. Euro kostet das Teil. Das ist schon ziemlich heftig. Und hat man eine Saison und das war's. Der Zone hingegen bringt für 9,99 €, ja, die Spiele zusätzlich zu vielen anderen Sportarten. Tennis, Golf, ja, Fußball übrigens, ja, die japanische Fußballliga wird übertragen in Deutschland, das habe ich gerade erwähnt in der Rios Wochensicht, ja, wird übertragen, also ja, die J-League gibt es, ja, für mich natürlich auch ein großes Plus, ja, ganz klar. Das Abo ist monatlich kündbar und man kann es sogar ruhen lassen, das heißt für die Football-Fans, ihr könnt euch die paar Monate Football-Saison von September bis etwa Februar, ja, könnt ihr euch das, wenn euch zum Beispiel jetzt nur Football interessieren wird, nur American Football interessiert, dann könnt ihr das machen und dann nach der Saison den Account ruhen lassen und für die nächste Saison rechtzeitig wieder reaktivieren, so dass ihr in der Zeit keine 9,99 € zahlen müsst. Ja? Natürlich könnt ihr dann auch keine anderen Sportarten gucken und dann einfach wieder so weitermacht. Das ist sehr genial, das ist absolut fair, ja? Und ich finde, es ist eine gute Sache. Klar, ich meine, wenn so ein Teil monatlich kündbar ist, kann einem ja auch niemand aufhalten, das so zu tun und dann eben nach der Saison kündigen. Klar, und warum sollte man das auch nicht machen? Ne? Und dann war eben diese Funktion mit dem Ruhen lassen ganz gut. Da muss man einfach nur per Klick kann man das wieder aktivieren. Einfacher geht's nicht und ruckzuck. Ich selbst würde es auf jeden Fall auch für die J-League benutzen natürlich. Die hat schon angefangen. Ja, so hat man wieder die Live-Übertragung, man sieht danach auch noch Aufzeichnungen von den Spielen und so weiter. Und das alles geht auch über diese App jetzt. Ja? Und auch mit dieser Chromecast-Unterstützung direkt auf das TV. Also das Puffern dauert etwas lange, auch mit einer 200-Megabit-Leitung. Aber ich weiß nicht genau, woran das jetzt direkt hängt, aber es ist noch akzeptabel, ne? Vor allem eben bei Live-Übertragung, da wird ja einmal nur angefangen und dann guckt man sich das eben an, da wird nicht vor- oder zurückgesprungen normalerweise, ja, das dauert dann nämlich immer ein bisschen. Ja, warum ist denn eigentlich die DAZN-App nicht App der Woche geworden, wenn die doch so toll ist und so? Naja, die App, der Dienst ist super toll, die App ist allerdings gut oder okay, aber nicht jetzt überragend. Und zwar kommt deswegen zustande, weil es zum Beispiel keine Favoritenliste gibt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wenn ich zum Beispiel alle Spiele von dem FC Tokio sehen will, von den Pittsburgh Steelers, ja, dann möchte ich das doch bitte als meine Favoriten auswählen. Oder ich möchte eine Sportart haben. Ja, ich möchte die J-League sehen, nur die J-League. Die anderen interessieren mich nicht. Oder ich möchte alles sehen, zum Beispiel vom Golf. Ja? Und wenn es dann etwas Neues gibt, vielleicht sogar mit Benachrichtigungen. Es gibt jetzt eine neue Live-Übertragung oder es gibt neue Aufzeichnungen, die man da sehen kann. Und dann wäre doch sowas ganz, ganz praktisch. Aber nein, nichts dergleichen geht. Man kann keinerlei Favoriten sich eintragen und man muss entweder über die Suche oder umständlich sich durchklicken und das dauert manchmal ziemlich lange, besonders für die Fußballligen, weil da so viel Ligen übertragen wird, ja, da wird alles Mögliche gezeigt bei DAZN, also die Top-Fußballligen und auch die kleinen, da wird die russische Liga gezeigt, da wird die japanische Liga gezeigt, ja, und da wird aber auch die Premier League gezeigt und so weiter. Und das alles ist halt eingetragen in so ein Laufband von Thumbnails und bis man da dann mal alleine bei J ist, ja, da muss man schon ein paar Mal swipen und hin und her und warten, ja, und durch verschiedene Menüs, also das ist gar nicht so gut gemacht von der Bedienung her. Bei der Suche kann man dann wenigstens noch so einen Begriff eingeben, muss nur richtig schreiben, ja, dann findet das Teil auch und es ist okay, ja. Ich würde euch das gerne hier in Funktion zeigen, im Video einbauen, aber davon habe ich mal abgesehen, weil selbst die Logos von den einzelnen Ligen sind dermaßen geschützt und die sind dermaßen hinten dran her, diese Fußballfunktionäre, ja, dass wenn ich euch das hier jetzt zeigen würde, da die würden mich in 1000 Stück zerreißen, also lasse ich das mal lieber. Ihr könnt euch wenn euch das DAZN interessiert und überhaupt Sport interessiert, es gibt jetzt im Moment gerade ein Angebot, ihr könnt euch die App installieren und dann kostenlos einen Monat lang schauen und ausprobieren. Im Moment gibt es noch die Preseason Games bei der NFL. Wenn ihr da maximal was rausholen wollt, dann wartet bis 1. September, macht dann das Abo und dann habt ihr einen Monat quasi kostenlos NFL. Die J-League ist schon natürlich im vollen Gange, ja. Und auf jeden Fall könnt ihr die App so mal antesten und dann eben auch nach dem Probemonat wieder kündigen, falls euch das nicht gefällt. Ja. Genau. Die DAZN-App, eine Empfehlung mit Einschränkungen, aber immerhin mit Chromecast-Unterstützung. Und das ist heutzutage ein absolutes Muss, meiner Meinung nach. Nachtrag zum Honor 9. Ich glaube, letzte Woche war es, als ich das Honor 9 erwähnt habe, dass es gar nicht so verkehrt ist. Ja. Aufpassen natürlich mit diesen Stromspar-Geschichten, denn da sind oftmals Messenger davon betroffen, dass die Nachrichten einfach nicht durchkommen, weil eben Honor und Huawei meint, die müssten ja hier, also Honor gehört ja zu Huawei, da meint, sie müssten ihren eigenen Stromsparmist draufklatschen und verhunzen somit die Programme. Ansonsten allerdings war ja das Gerät sehr, sehr interessant und da gibt's jetzt auch einen schönen Review drauf bei Talk Android. Ja, den habe ich verlinkt. Das ist ein ausführlicher Review. Ein paar Daten habe ich ja, oder ich habe die Daten letzte Woche schon erwähnt. Also 4 GB, 6 GB Version gibt es da, Hauptspeicher. Ja, und das seht ihr gleich schon, dass es dann auch schon als Flaggschiff eingeordnet ist, ja, wenn ich sowas sage. Und Kirin 960 Prozessor, also schnell genug, 64 GB RAM, Storage RAM, 12 Megapixel Kamera hinten und 20 Megapixel Monochrom Kamera. Das ist für den Kontrast natürlich phänomenal gut. 3200 mAh Akku, Front-Facing Kamera 8 Megapixel und. Wie gesagt, ich habe alles verlinkt, das alles nochmal aufgeführt und der Test, der ist sicherlich mal schön zu sehen und da seht ihr auch mal, wie hübsch dieses Honor 9 auch tatsächlich ist. Ich finde es äußerst schön, auch wenn es frappierend wie das HTC U11 aussieht, das ja auch eine Schönheit ist, meiner Meinung nach, ja, aber das ist wirklich toll, vor allem in der Farbe, die Farbe gefällt mir. Ich stehe dazu, I love blue. Ich habe noch einen Tipp für euch für die YouTube-App, weil wir ja gerade von Chromecast und so weiter gesprochen haben. Das wissen nicht alle. Ja. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit bei YouTube-Videos, wenn ihr die via Chromecast streamt, dass ihr ein paar Sekunden schnell vor- oder zurückspringt. Ja. Indem ihr doppelt links oder rechts am Rand des Videos tippt auf eurem Smartphone. Und dann wird auch am Chromecast, ja, dann ein paar Sekunden eben zurückgesprungen, beziehungsweise vorgesprungen, wenn ihr auf der rechten Seite drückt. Ja. Das ist absolut nützlich, wenn man zum Beispiel eine Szene gesehen hat, was, Moment, das ging zu schnell, ja, und dann nochmal zurück, ja, oder zum Beispiel bei irgendwelchen Fail-Videos, ja, immer wieder so, ja, wenn einer hinflatscht oder so, immer zurück nochmal. Ja, genau. Geht eigentlich dann ganz einfach, ganz schnell, finde ich eine super gute Funktion. Die ist irgendwie total versteckt und kaum dokumentiert. Oder, naja, gut, wer liest denn schon eine YouTube-Anleitung normalerweise, ne? Aber schöne Sache. Ja, Community, da habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar wegen der mobilen Nutzung von Internet allgemein. Also das ist mir so ergänzend auf Fragen und Anmerkungen von den letzten 1-2 Wochen. Ja. Und zwar wurde da genau unter die Lupe genommen von ICT, wie denn die Internetbenutzung aussieht. Und dabei ist eines besonders stark ins Auge gefallen. Und zwar die Diskrepanz bei den Wachstumsraten Mobile und bei den Wachstumsraten mit Festnetz-Internet. Und ich habe mir das mal durchgerechnet und kam dann zu einem ganz interessanten Ergebnis. Ja. Es gibt etwa 3,3 Milliarden Festnetz-Internet-Zugänge auf der Welt. Demgegenüber stehen 4,3 Milliarden Mobil-Internet-Zugänge. Und die Zuwachsraten trotz den höheren Zahlen bei Mobile liegt im mobilen Bereich bei 20%. Ja, und bei den Festnetzanschlüssen nur bei 9%. Und das ist meiner Meinung nach schon eine richtige, klare Aussage. So sieht man nämlich, wie sich das momentan alles sehr, sehr stark verschiebt. Trotz den höheren Mobilzahlen ist die Zuwachsrate noch wesentlich höher. Ich habe ja zuerst gedacht, deswegen habe ich mir das Ganze auch mal ausgerechnet anhand von den Zahlen. Ich habe übrigens das PDF verlinkt. Ja, denn das Problem ist ja, wenn da steht, naja, 20% Zuwachs. Ja, 20% von was? Ja, und bei den Festnetzanschlüssen genauso. 9% von was? Wenn es mehr Festnetzanschlüsse gibt, ja, wie Mobil-Internetanschlüsse, dann, ja, sind die 9% vielleicht besser zahlenmäßig, also pro Person, ja, oder Personenzahl, als eben dieser Mobilzuwachs. Aber umgekehrt ist es sogar, ja, 4,3 Milliarden Anschlüsse im Internet, mobil, und 3,3 Milliarden im Festnetzbereich, und das eben bei diesen umgedrehten Zusatzraten, Zuwachsraten, ja, die eben im Mobilbereich mehr als doppelt so hoch sind. Da kann man sich vorstellen, wie das Internet in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen wird, indem die Festnetzanschlüsse, das wird erwartet, dass die sogar dann rückläufig werden. Das heißt, dass da nicht noch sogar die Zuwachsraten ins Negative fallen, ja, während die Mobilanschlüsse weiter steigen werden. Ja, so ist die quasi die Prognose dafür. Und wenn sich da nicht massiv was ändert, dann wird sich dieser Trend auch fortsetzen. Und ich glaube, für Google ist dieses, sind solche Trends schon kalter Kaffee. Die wussten das sicherlich schon wesentlich früher. Und haben sich denn das dementsprechend natürlich auch aufgestellt. Ja. Und ja, man wird zeigen, wie sich das weiter da gibt. Ja. In unseren Breiten ist es vielleicht nicht ganz so ersichtlich, weil klar, bei uns hat man eigentlich daheim Internet und am Mobilgerät Internet. Ja, das ist also, das eine schließt das andere ja nicht aus, im Gegenteil sogar. Aber in vielen anderen Ländern, vor allem in den Schwellenländern, ja, da gibt es keine Möglichkeit für Festnetzinternet, weil zu teuer, nicht vorhanden, Infrastruktur nicht da. Da geht es über Mobilfunk, und da kommen täglich auch noch mehr Menschen immer weiter dazu. Ja, die Leute, die jetzt eben, ja, eben an der Schwelle stehen, ja, zu einer technisch zivilisierten Gesellschaft. Hört sich schlimm an. Zu einer technisch fortschrittlichen Gesellschaft, ja, zivilisiert. Das mag ich so nicht behaupten, weil wenn ich mir manchmal die Internetnutzung angucke, ist das nicht unbedingt ein Gradmesser für Zivilisation. Habe ich das nicht schön gesagt? Hm? Gut, dann komme ich jetzt auch zur App oder zu den Apps der Woche. Zunächst mal eine App, das wird euch wundern. Die Firma hat es geschafft, das auf die Beine zu stellen, was Kreditkartenfirmen nicht schaffen oder nicht schaffen wollen, Google nicht geschafft hat oder nicht schaffen will. Oder darf, ich weiß es nicht. Nämlich ganz einfach, dass man mit einer Karte, ja, kontaktlos bezahlen kann mit seinem Handy. Und zwar einfach so. Ihr braucht keine neue SIM-Karte dafür. Ihr braucht eigentlich nur eine Payback-Karte dafür. So ist es. Payback. Ja, das Payback. Die haben eine App, und die haben jetzt auch eine Bezahlfunktion. Und mit dieser Bezahlfunktion kann man schon in etlichen Firmen einkaufen. Richtig bezahlen. Das ist mit dem Bankkonto verknüpft, und dann haltet ihr das Teil einfach an NFC-Kartenleser oder auch über geht auch über QR-Code. Kein QR-Code, Barcode. Und damit könnt ihr dann eure Sachen einfach bezahlen. So, das haben die hinbekommen. Eine Firma, 0815 Payback, na, ja, wunderbar. Die machen das, was die Banken nicht hinkriegen oder nicht hinkriegen wollen. Und das ist eigentlich absolut der Hammer. Eigentlich eine Frechheit, ein Armutszeugnis für die Banken, ja, und für die Netzbetreiber. Eine spezielle SIM-Karte für NFC-Bezahlung. Also da reißt mir wirklich, da geht mir der Hut hoch. Da schälen sich die Fußnägel hoch. Bei so einem Mumpitz, bei so einem Albernen. Ja. Und warum das mit den Banken, mit den Kreditkarten nicht funktioniert, also über NFC-Pay, ich weiß nicht, da will halt jeder seine eigene Suppe kochen. Und dann kommt Payback und sagt, ach, was ist doch mir alles egal, ist doch uns alles egal, hier, mit unserer Karte kann man bezahlen, bei diesen Geschäften, die mitmachen, fertig, zack, Ende. So wird es gemacht, hallo? guckt euch mal das an, wie das geht. Ja, mit jedem 0815 Handy Prepaid oder Vertragstarif. Egal, ihr braucht nur ein Bankkonto, die Payback-Card und dann könnt ihr loslegen. Und die Payback-Card braucht dann nicht mal mehr materiell, sondern die ist jetzt auch virtuell verfügbar, nämlich als Funktion, weitere Funktion in der App. Payback-Karte anklicken und dann wird ein Barcode gezeigt, der eben dort eingescannt werden kann an den Kassen. Jeder, der da teilnimmt bei Payback, hat diesen Scanner und gut ist. Weiterhin könnt ihr Coupons kriegen, um Punkte zu sammeln. Payback, das ist ja der eigentliche Grund, ja, Payback-Punkte sammeln und dann könnt ihr das in Geld umwandeln. Ja, unglaublich. Aber es funktioniert tatsächlich. Und dann könnt ihr dort auch Coupons aufrufen, elektronisch aktivieren. Quasi, ihr seid im Geschäft. Ja, ADM hat mal wieder fünffach Punkte. Dann aktiviert ihr den Coupon, geht an die Kasse und dann kriegt ihr fünffach Punkte. Also alles elektronisch, alles automatisch, funktioniert alles, so wird's gemacht. Super App, ja, unkompliziert, alles wunderbar. So soll eine App sein, zum Bezahlen und für Bonuspunkte zu sammeln. Ja, können sich einige mal eine Scheibe davon abschneiden. Die zweite App, naja, ist eigentlich gar keine App, sondern ist ein Live-Wallpaper von Kemono Friends. Ja! Schon wieder, ne? Die super tolle Anime-Serie Kemono Friends, die gibt's jetzt als Live-Wallpaper und ihr könnt die Serval-Chan, ja, könnt ihr das auswählen oder sogar Kaba-Chan mit dazu nehmen. Ja. Vielleicht gibt's demnächst noch mehr Charaktere zum Auswählen. Diese wunderhübschen Anime-Live-Wallpapers sind ganz, ganz toll, haben auch eine Abfrage drin für dieses Gyroskop. Das heißt, wenn ihr das Handy bewegt, bewegt sich auch der Hintergrund leicht mit, ja. Ganz toll animiert, ihr könnt eine Uhr, Datum einblenden und auch Batterieinformationen einblenden, da wären zum Beispiel Prozent der Batterie, die noch verfügbar ist, die Batterietemperatur und die Spannung der Batterie, könnt ihr alles auf einen Blick sehen, mit schöner Uhrzeit eingeblendet und so weiter. Leider stört die am Pixel, beim Pixel Launcher, ja, ist genau dort ja die Wettervorhersage eingebunden und da bleibt einem leider nichts anderes übrig, als sie auszuschalten, wenn man ein totales Chaos haben will. Naja, schade, aber trotzdem, so sieht die auch wunderbar aus, wunderschön aus, dieses Live-Wallpaper, wie gesagt, sehr schön animiert. Lasst euch nicht abschrecken dadurch, dass diese App hier im Play Store komplett auf Japanisch steht. Wenn ihr das Live-Wallpaper installiert, die ist auch komplett in oder fast komplett in Englisch verfügbar und schaltet sich dann automatisch um. Das heißt, ihr werdet dann einfach die englische Version sehen. Dort könnt ihr dann alles schön einstellen. Es gibt nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, aber immerhin genug, dass man das ein bisschen anpassen kann. Und wie gesagt, das ist die Version 1.0.0. Ich hoffe, dass da noch ein paar Charaktere mit dazukommen. Ich will auf jeden Fall den Ibis haben, den japanischen Ibis, den will ich auf jeden Fall als Charakter haben. Ja, genau, das muss sein. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Da findet ihr die Community, die Netcasts unten eingehen. Und dort gibt es dann das Diskussionsforum beziehungsweise die Kommentare in dem jeweiligen Videobeitrag. Und ja, die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche und bleibt natürlich gesund. Ich hab doch gewusst eben. Irgendwas habe ich noch vergessen. Tschüss! We'll be right back. that world.